Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Abgefahren Podcast. Eine ganz besondere Episode, denn wir befinden uns wieder mal in Enkirch. Und man soll es nicht glauben, wir haben wieder Zuschauer. Und vielleicht können wir die Zuschauer sogar hören. Geht das? Yeah. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ihr da seid. Schön. Wir freuen uns sehr. Zu meiner Seite sitzen natürlich wie gewohnt Jan und Axel. Hallo ihr beiden. Hallo ja. Thomas. Hallo. Ich freue mich sehr, mit euch hier zu sitzen und ich freue mich, mit allen, die hier bei unserem Treffen teilnehmen, ein wunderschönes Wochenende zu verbringen. Also wir haben schon sehr, sehr viel erlebt. Wir haben ein Fußballeröffnungsspiel gesehen, wir waren wandern, wir haben gegrillt und noch viele andere Dinge gemacht. Und jetzt sitzen wir hier am Samstag zusammen vor Axels Camper und nehmen diese Podcast-Episode auf. Und wir haben eine Besonderheit, wir haben ein besonderes Thema heute. Ein Schwerpunktthema, die größten Reinfälle und Fails beim Camping. Und dazu passt es super gut, dass unser lieber Freund Frank D. Camping, ja, unser YouTuber, hier ein Familienmitglied unseres Podcasts, dass der auch hier ist und dass der dieses Thema auch mit aufgreift. Und wir wollen jetzt im Rahmen dieses Podcasts für den Frank unsere größten Fails präsentieren. Ja, herzlich willkommen. Wir sind Axel, Jan und Thomas. Und Thomas. Das hat gut geklappt mit dem Mikrofon. Vom Abgefahren-Podcast. Wir machen Reiseberichte, berichten von unseren Tests und so weiter, was wir so machen. Und wir haben natürlich auch was mitgebracht von unseren Reinfällen, die uns so passiert sind. Und seit diesem Jahr ist ja das Thema Tüte in Deutschland hat ja eine neue Dimension angenommen. Und deshalb habe ich meinen Freunden natürlich eine Tüte mitgebracht. Und zwar diese hier. Ja, wir haben ein bisschen Wind, deshalb, sie flattert ein bisschen. Und ich glaube, jeder hat sich schon mal mit dem Thema Toilette beschäftigt. Und ja, das hat uns auch beschäftigt. Und da dachten wir, diese Tüte würde einen Unterschied machen. Das ist nämlich ein Camperbag. Und ich gebe Thomas mal ein Camperbag und er kann dann mal diesen Camperbag für seine Toilette vorbereiten. Was hat das mit mir zu tun? Warum muss ich das tun? Weil du der Vize-Camper des Jahres 2023 bist. Wenn du das nicht hinkriegst, wer dann? Das ist nämlich für saubere Geschäfte, sagt Camperbag. Passend für alle Campingtoiletten. Einlegen, abspülen, sauber. Großer Hygienegewinn, weniger Wasserverbrauch, weniger Entsorgung, hergestellt und so weiter. Und ihr müsst euch ja vorstellen, der Thomas braucht ja jetzt schon 30 Sekunden und nichts ist passiert. Ja, ich habe noch nicht angefangen. Ach so, okay. Ja, dann los geht's. So, und für den Podcast erzähle ich jetzt mal, was der Thomas macht. Der hat also irgendwie sowas in der Hand. Das sieht aus wie ein Zewa-Tuch, aber da sind irgendwelche Risse drin. Perforierungen, genau. Die zieht er jetzt irgendwie. Die zieht er jetzt irgendwie gerade auseinander und hat jetzt Teile in der Hand und gibt jetzt irgendwas dem Axel davon. Das ist auseinandergerissen. So, ihr müsst euch ja überlegen, das macht man ja nicht irgendwie einfach so, sondern wenn man aufs Klo muss. Ne? Also ich hätte euch mir ja immer schon lange denken, in die Hose gemacht. Ja, also. Genau, es wird langsam eng. Genau, also genau, das war so ein bisschen, es hat für uns nicht so gut funktioniert. Also wenn jemand Interesse hat, ich glaube 98 von den 100 sind noch auf der Rolle drauf. Also kommt gleich auf mich zu und dann gebe ich das gerne weiter an Leute, die das gebrauchen können. Genau. Ja, sind alle noch leer, deshalb auf der Rolle, aber Versandkosten müsst ihr selber nehmen. Ich gebe, glaube ich, weiter zum Jan. Jo. Ja, mein Reinfall des Jahres ist im Prinzip eine Kühlschrank-Einteilung, die man so zusammenstecken kann. Ich habe sie nicht mehr, deshalb kann ich sie auch nicht mehr mitbringen. Das sind so Rastersysteme, die man so ineinander steckt, um dann sozusagen ja sich so eigene Fächer zu machen für bestimmte Größen. Haben wir uns gekauft, haben wir einmal eingebaut, haben festgestellt, naja, es passt eh nicht, weil wir haben eh immer andere Dinger drin und andere, ja, wie soll man sagen, andere Größen und bauen um und ständig und von daher. Wir haben ein bisschen Kunststoffmüll erzeugt, haben es entsorgt. Es hatte nicht mal eine Verwendung in der Werkzeugkiste bei uns. Also von daher, ja, hat sich nicht gelohnt. Gut, war jetzt finanziell nicht das große Ding, aber das war's nicht. Thomas, was hast du für einen Reinfall? Bei mir ist es tatsächlich kein Produkt oder kein Teil, sondern ja, eine Situation, die passiert ist. Und die kennt wahrscheinlich fast jeder Camper. Wir sind mal mit 60 Liter Frischwasser losgefahren und sind irgendwo angekommen und dann war halt kein Wasser mehr im Frischwassertank. Was ist passiert? Nein, es war nicht der Frostwächter, aber es hatte ein bisschen was damit zu tun. Wir haben gedacht, wir sind besonders intelligent und sperren die Wasserhähne auf, ja, über den Winter. Und wir fahren ja gerne auch mal im Winter. Haben aber dann vergessen, diese zu schließen, sind dann irgendwann losgefahren, haben aber am Panel die Pumpe eingeschaltet. Was ist passiert? Es haben sich die 60 Liter vom Frischwassertank in den Abwassertank umgepumpt. Und ja, als wir dann angekommen sind, hatten wir halt einen vollen Abwassertank und einen leeren Frischwassertank. Habt ihr das wieder zurückgepumpt eigentlich dann, oder? Leider war das nicht möglich. Doch, das geht. Ja, ja, ja. Da gibt's Lösungen für. Okay. Nein, das ist uns nicht bekannt gewesen. Und ja, ist ein kleiner Fail gewesen, aber kann man mit leben. Ist nichts Lebensbedrohliches und noch nicht ganz was Schlimmes. Zähneputzen ging noch, genau. Irgendwie. Mit ja. Cola, Bier? Sehr schön. Vielen Dank, Jungs. Und wir haben es am Anfang nicht erwähnt, beziehungsweise der Axel hat es nicht erwähnt. Ihr findet den abgefahrenen Podcast unter der unten eingeblendeten Adresse. Klicken, liken, Glocke drücken. Vielen Dank für eure Beteiligung und dann geht's weiter zum nächsten. Ganz okay. Genau. Wir machen im abgefahrenen Podcast weiter. Wir genau. Wollen euch noch mit weiteren Fails hier unterhalten. Ja, es ist ja vieles noch schiefgegangen, auch bei uns. Und insofern hat jeder von uns dreien noch zwei weitere Fails. Der Axel beginnt, glaube ich, wieder, oder? Ja, sehr gern. Axel hat wieder was in der Hand. Sehr gern, ich habe wieder was in der Hand. Der bringt doch alles mit, ne? Und Thomas, was würdest du sagen? Was ist das? Das sieht so aus wie so ein Navigationssystem fürs Wohnmobil. Sieht so aus wie ein Navigationssystem fürs Wohnmobil. Ich weiß nicht, ob auch jemand von euch so ein Dynavin-Navi hat. Das war damals so, wir haben das Wohnmobil ja sehr unbedarft gekauft und haben dem Wohnmobilverkäufer gesagt, naja gut, wir brauchen irgendwas für die Rückfahrkamera und so. Ja, kein Problem, ich baue was ganz super Ding ein. Und hat sich eben für dieses Dynavin entschieden und hat uns das da eingebaut. Und das wirbt damit, dass es aus Deutschland kommt. Letztens hatte ich so rein chinesische Schriftzeichen als Fehlermeldung. Also, ich meine gut, es gibt ja wahrscheinlich auch Chinesen in Deutschland, insofern passt das. Ich wollte sagen, nächstes Mal machst du ein Foto, schickst du mir, ich habe eine Kollegin, die kann das dann, ja. Das kriegen wir hin. Genau, das kriegen wir hin. Und das Ding geht jedes Mal an, wenn man den Zündschlüssel umdreht, das braucht aber eine gewisse Zeit. Das ist so wie früher, ja, wo die Dinger einfach noch gebootet haben und dann so 3, 4, 5 Sekunden, vielleicht 10 Sekunden und dann geht das an. Und das ist zum Beispiel richtig doof, wenn du dann losfahren willst, also du willst jetzt rückwärts fahren, und hast den Zündschlüssel umgedreht, guckst nochmal so in die Spiegel und dann legst den Rückwärtsgang ein und fährst zurück und dann boah, das Radio angeht oder so. Interessanter Effekt. Zum Beispiel, jetzt im Moment ist es irgendwie ganz kaputt, es kommt kein Ton mehr raus, insofern wieder vorteilhaft. Naja, also relativ teuer und aus meiner Sicht ein echter Reinfall, das Ding. Also mal gucken, wogegen es sich ersetzen kann. Sehr schön, haben wir wieder alle was gelernt. Service-Podcast. Jan. Ja, ich steig da mit ein. Auch ich habe ein Multimedia-Paket bekommen mit dem Kauf für bestimmt 2000 Euro, was mir angeboten worden ist und gesagt worden, das ist das Beste, was ihr braucht. Das gibt's mit dem Auto dazu, aber gibt's, glaube ich, auch dann wieder umsonst. Das haben sie sozusagen damit in diese Pakete mit reingenommen. Ja, das funktioniert ähnlich gut. Auch aus Deutschland. Nee, überhaupt nicht, aus China. Also sowas von aus China. Und das Einzige, wofür es wir tatsächlich nutzen, also weder zum Radio hören, das funktioniert nicht gut. Ich habe es irgendwann schon mal erzählt im Podcast, aber weder zum Radio hören funktioniert sauber, Sender, aber das kennen wir alle vom Ducato, die mit der Antenne. Jedenfalls haben wir es rausgeschmissen, insofern, als dass wir nur noch den als Rückfahrkamera benutzen. Wir haben bei unserem Sunlight eine Doppelrückfahrkamera, eine, die nach unten zeigt fürs Rangieren, Rückwärtsgang und eine, die weiter nach hinten zeigt. Und das ist wirklich dann gut. Von daher ist es nicht ganz so ein Fail, ist ein teurer Fail, weil für 2000 Euro einen Rückspiegel zu kaufen, okay. Aber beim Fahren funktioniert es dann als Rückspiegel. Dummerweise, und das habe ich versucht rauszukriegen, kann man nicht mal irgendwie Musik hören darüber dann, weil er dann nämlich die Audio ausschaltet. Also er macht dann auch Audio wirklich aus. Und somit haben wir dann eine Bluetooth-Box, streamen alles vom iPad, vom Handy, wo auch immer her. Aber das Ding fristet halt als Rückspiegel, also eigentlich für nix, sein Dasein. Thomas. Ja, danke. Mein zweites Fail ist schon wieder kein Produkt, ja, kein Gadget. meine Fails bestehen größtenteils aus Fehlverhalten. Woran liegt das, Thomas? Mach dir mal Gedanken. Und in dem Fall war es ein fahrerisches Fehlverhalten. Ja, jetzt reite bitte nicht wieder auf Camper des Jahres. Da war ich es noch nicht. Und das habe ich auch deutlich gezeigt. Das war an einem Landvergnügen-Stellplatz und das ist eigentlich das, was man sich so gar nicht wünscht, wenn man irgendwo rückwärts rangiert und dann seitlich in so einen Graben abrutscht. Es war, ich schaue gerade in die Augen meiner Frau, das war so ein kleiner Schockmoment, weil der Wagen hat sich so ein bisschen auf die Seite gelegt, so mit einem Ruck. Und ich habe versucht, da rauszufahren. Das ist erst nicht gelungen. Und ich dachte schon, na, musst du jetzt den Bauern irgendwie um Hilfe bitten, dass sie uns irgendwie mit dem Trecker da rausziehen. Und dann habe ich nochmal irgendwie mit aller Wucht und aller Kraft den Rückwärtsgang eingelegt und dann sind wir da irgendwie rausgefahren. Die Spuren sieht man tatsächlich heute noch auf den Felgen. Also das hat gut gerumpelt, wir sind da rausgekommen, aber zähle ich als einer der größten Fails fahrerischer Natur. Ja. Axel, bitte, hast du wieder was mitgebracht? Ich habe wieder, nein, diesmal nicht. Wir waren letztes Jahr auf einem Campingplatz, den hatten wir in der Corona-Zeit mal gebucht und der ist auch extrem bekannt. Und da hatten wir eine ganze Woche gebucht, Herbstferien, aber dann war es wegen Inzidenzzahlen, ihr wisst, was ich meine, war es irgendwie nicht möglich. Man konnte das auch stornieren, super. Und ich fand das damals sehr fair, wenn Campingplätze einen dann auch aus solchen Buchungen wieder rausgelassen haben. Also waren wir letztes Jahr auf deren Stellplatz. Und zwar ist das ein ADAC-Superplatz in Niedersachsen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Mal reinrufen. Welche ADAC-Superplätze gibt es? Ah, alles Wohnmobilstellplatzfahrer hier. Wer fährt denn überhaupt von euch auf dem ADAC-Superplatz 5-Sterne-Bewertung? Keiner. Kopfschütteln. Okay, wir haben das richtige Publikum. Das richtige Publikum, aber nicht für diese Frage. Okay, es war Südseecamp. Das hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört. Und das ist ja Fernsehsendungen drüber, ne? Fernsehsendungen, genau. Tipp-Top-Platz, ja. Und wir haben dann so eine Platzrunde gemacht. Ich gebe zu, letztes Jahr im Sommer war das Wetter ja nicht ganz so tipptopp. Das gebe ich gerne zu. Ja, also es hat sicherlich auch seinen Beitrag gehabt. Aber da gibt's schon sehr viele Dauercamper und ich habe den Jungs Fotos geschickt. Und also so halben Meter hoch das Gras und so veralkte Wohnwagen und so. Also was man jetzt wirklich nicht so als Superplatz bezeichnen würde. Sanitäranlagen waren neu, der Rest war so, ja, Pflegezustand und überholungsbedürftig. Ja, ist natürlich auch schwierig, aber ja, für Superplatz und Topplatz, also wir waren froh, dass wir dann nur eine Nacht auf dem Stellplatz waren und sind dann weitergefahren, genau. Das war nix, die Woche wäre langweilig gewesen. Ja, ich wäre auch, glaube ich, weitergefahren. Ja, wahrscheinlich. Ja. Du willst mir ein Fail geben. Nein, du willst die Überleitung machen. Ich habe nicht wirklich was. Wir haben überlegt, was haben wir denn noch und so. Und so wirklich was ist nicht gekommen. Aber ich greife das Thema, was der Thomas hatte mit dem Wasser noch mal kurz auf. Letztendlich habe ich meiner Tochter, die da hinten sitzt, einmal den Tag versaut. Weil ich habe nämlich das Wasser abends schon gefüllt. Also es war eigentlich relativ warm, 10, 15 Grad. Nur nachts war es halt dann unter Null. Und dann hat der Frostwächter halt aufgemacht. Und ich habe sie morgens losgeschickt mit dem Auto. Und sie war weg und sagte irgendwann, ich habe gar kein Wasser. Und dann musste sie an irgendeiner Wasserstation, wo wir sie dann per Google Maps von zu Hause aus hingelotst haben, nachfüllen. Und sie hat das mit Bravour gemacht, alles schick. Ich weiß jetzt gar nicht, dass wir über sie reden, aber sie guckt gerade komisch. Also das ist so ein Fail, der mir passiert ist und das tut mir total leid, dass ich ihr den halben Tag da versaut hat, weil sie nicht wusste genau, wie sie jetzt damit umgeht, weil das Wasser war ja eigentlich drin. Hm. Also nichts Wildes. Von daher, wir sind verschont geblieben von ganz großen Fehlkäufen und solchen Sachen. Von daher, auch dank der ganzen vielen YouTuber und Podcaster, die es so auf der Welt gibt, die uns ja viel geholfen haben im Vorfeld, sich zu informieren. Gerade die YouTuber. Ja, sind ja jetzt relativ kleine Reinfälle gewesen, ja, ne, die wir hier so berichtet haben. Da muss es doch eigentlich am Ende muss es ja eine gewisse Steigerung geben, oder? Ihr wollt doch auch, dass es größer wird, jetzt diese Kleinigkeiten, oder? Also man hört das nicht im Podcast, wenn ihr nickt. Also ihr müsst schon ein bisschen mehr. Ja, also ich würde sagen, da brauchen wir ein bisschen Zugabe irgendwie, ja, Thomas. Der Axel reitet mich hier wieder rein. Wieder 1A, wie er das immer macht. Super, Axel. Danke. Sehr gern. Ich habe hier den größten Fail anscheinend zu berichten. Es ist tatsächlich wahrscheinlich von der Größe her tatsächlich der größte Fail. Und wir haben ihn dabei. Der höchste? Ich kann ihn euch nur nicht in die Hand geben, weil der steht so ungefähr 10 Meter weiter. Das ist unser Wohnmobil. Aber bitte, nehmt es nicht allzu ernst, das ist nicht wirklich ernst gemeint, aber wenn man überhaupt von einem Fehlkauf sprechen könnte, dann wäre es bei uns tatsächlich unser Kastenwagen. Also der ist günstig abzugeben, will er damit sagen. Ja, genau. Für einen Zwanni oder so. Ja. Wir haben ja auch darüber berichtet, wir fahren einen Weinsberg-Carabus, der gedacht ist für 4 Personen und der hat auch 4 vollwertige Schlafplätze. Der hat eben ein Zusatzdach, ein Bett im Dach. Und wir dachten seinerzeit, naja, vielleicht wird Töchterchen dann nochmal mitfahren. Und das ist eben nicht passiert. Ja, dieses Bett oben, dieses Zusatzbett ist komplett ungebraucht. Das heißt, also noch nie. Sagen wir mal oben, diese halbe Meter oben, den fahren wir halt einfach so für Spaß mit rum, um mehr Luft zu haben, um mehr Raum zu haben. Wo du auch so groß bist, ne? Genau. Also für große Menschen ist das ein tolles Auto. Was uns dann wiederum das Putzen auch wieder erschwert, ja, weil das Ding ist natürlich 3,10 Meter hoch, macht Spaß, den zu waschen. Also wenn überhaupt, ja, war das ein Fail, wir hätten uns ein kleineres Mobil gönnen können, ja, wenn wir gewusst hätten, dass unsere Tochter nicht einmal da mitfährt. Aber es ist nicht so allzu ernst gemeint, weil das nicht undankbar klingen soll. Wir sind ja glücklich, wir haben tolle Reisen mit dem Mobil und das ist insgesamt, sagen wir mal, von der Ausstattung und von der Qualität sind wir ja sehr zufrieden. Es ist halt nur so, dass es einfach zu viel Platz bietet für 2 Leute, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn überhaupt, ist das ein kleiner Fehlkauf, ja. Ja, also ein hoher Fehlkauf, würde ich es mal betiteln, oder? Ein hoher. Ja. Naja, wie gesagt, wir wollen nicht undankbar klingen. Nein, absolut. Wir haben ja viel Spaß mit dem Mobil. Ja. Aber was ich jetzt noch viel spannender finde, und jetzt wird es spannend, ja, weil... Jetzt zucken nämlich alle schon zusammen. Die vielen Augen, die uns hier anschauen, die ahnen nicht, dass wir natürlich jetzt gerne noch mal in die Runde fragen und mal schauen wollen, ob ihr nicht auch den einen oder anderen Fail mitgebracht habt und ob ihr uns nicht da was drüber erzählen wollt. Denkt mal drüber nach, der Jan wird schon mal langsam aufbrechen. Genau. Und vielleicht finden wir ja von euch noch irgendwie einen kleinen Fehlkauf, ein kleines Fehlverhalten, so wie bei mir, ja. Irgendwie sowas in der Art. Ich habe hier ein Nicken gesehen und jetzt bist du natürlich auch, darfst du das Mikro kurz nehmen und deinen erzählen. Du musst ein Stück nach vorne kommen, glaube ich. Stell dich bitte einmal kurz vor. Hallo, mein Name ist Martin und mir ging es ganz ähnlich wie dir, Thomas. Wir haben auch mit unserem Auto einen ähnlichen Fail erlebt. Wir haben den gekauft ohne Aufstelldach und haben gesagt, okay, für unsere Jungs, die noch mitfahren wollen, machen wir oben ein Dachzelt drauf. Decathlon ein aufblasbares, ich habe jetzt mal neben gesagt, und haben dazu auch einen Dachgarten drauf gemacht. Und irgendwann kam auch die Frage, wir müssen das Auto mal durchwiegen. Sind dann zu einer Mühle gefahren und haben dort das Auto wiegen lassen und dachte, passt prima, 3600 Kilo. Bitte wie? Ja, jetzt müssen wir abspecken. Und dann bin ich hingegangen und habe ich dann wirklich über die Waage alles runtergeladen und durchgewogen im Grammbereich und haben dann den Dachgarten wieder abgebaut und alles sind nominell kamen wir auf knapp 200 Kilo weniger, also mit 3400 war das okay und sind dann wieder vollgetankt, beide auf die Mühle gefahren und haben es wiegen lassen und ich sagte, ja, das kommt doch ungefähr auf das hin, wo es letztes Mal war, 3570 Kilo. So, also vermutlich, wir haben das dann über so eine Reichwaage nachgewogen und dann kamen wir auch tatsächlich auf die 3400, also war die Mühle kaputt oder beziehungsweise die Waage. Ich habe aber das ganze Zeug dann wieder abgebaut. Hätte also, da lange abbusten sicherlich können. Als Fail ganz nett. Sehr geil, sehr geil. Schöner Fail. Gibt es weitere Fails hier aus dem Publikum heraus? Ey, ich sehe schon, unser Podcast-Kollege Jorge meldet sich zu Wort. Ich bin Jorge vom Camper Vendique Podcast, also macht das ähnlich wie ihr auch. Und ehrlich gesagt sehe ich sehr viele Parallelen zu den Fails. Also eins auf jeden Fall, das Autoradio war genauso unbedacht wie du an der Sache rangegangen. Guten Verkäufer gehabt, der hat uns da eine Multimedia-Anlage reingezaubert vom Feinsten. In meinen Augen nicht zu gebrauchen, die jetzt einfach... Bei Sonneneinstrahlung sieht man darauf einfach gar nichts. Das Navi konnte man also noch nicht ein einziges Mal benutzen. Aber da habe ich tatsächlich jetzt gerade was Neues verbaut, das erprobe ich gerade. Das wird also nochmal vielleicht spannend, aber auch mit japanischen Schriftzeichen, chinesischen Schriftzeichen auf jeden Fall. Und ja, die Geschichte mit dem Wasser und dem Froschschutz, das kam mir sehr bekannt vor. Das ist ärgerlich, wenn man dann am Ferienort ankommt oder man Wasser braucht, dreht den Hahn auf und was ist denn hier nicht los? Das kam mir sehr bekannt vor, ja. Sonst ja, vielen Dank, Jorge. Danke. Ja, und auch da nicht vergessen zu abonnieren. Camper van Dijk auf allen gängigen Podcast-Portalen. Schön, dass du da bist. Es geht weiter. Wir machen mal Cross-Media, ne? Auf jeden Fall. Wenn ich euch schon gefragt habe, dann habe ich auch noch einen. Ich habe mittlerweile bei mir ein UV-Desinfektionssystem, also für den Wassertank. Davor hatte ich einen Wasserfilter. Den sollte man im Winter ausbauen. Habe ich auch schon mal. Beim zweiten Mal habe ich den drin gelassen. Ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich es vergessen. Im Frühjahr habe ich dann wieder Wasser eingefüllt in den Tank. Die Leitungen waren ja alle entlüftet und ich lasse laufen. Und es läuft und es läuft. Und es läuft ja erstmal, ne? Wenn der Boiler leer ist, dann wisst ihr, das dauert, bis da Wasser kommt. Es dauerte aber echt. Und ich sage, wieso plätschert das so komisch? Erstmal tatsächlich hat den Filter zerrissen. Ich habe den Filter nicht ausgebaut im Winter. Da war noch Restwasser drin. Den Filter hat es zerrissen. Und dann haben sich so, ich schätze mal, 4-5 Liter irgendwo unterhalb auf dem Boden angesammelt. Ja, das war, also das... Echt aufpassen, es kann so schnell gehen. Das war bisher mein größter Fail, der mich so echt richtig Schweiß gekostet hat. Viel Trocknungsarbeit, aber ist, glaube ich, gut gegangen. Bisher müffelt noch nichts. Ne? Uffbase. Uffbase. Ja, hallo, ich bin Sven. Ich habe im letzten Jahr diese Säulentische habe ich einmal quer durch Deutschland gefahren, um festzustellen, dass das Ding bei mir ins Wohnmobil nicht reinpasst. Wir haben einen Knaus Vensation, der hat eine Dinette und diesen Tisch an der Seite. Und mit diesem Fuß, das ging mir irgendwie so ein bisschen auf den Keks. Und wo ich damals das Wohnmobil bestellt habe, da wollte ich eigentlich diese Eckbank haben. Und ich sagte, lass das Ding, taucht nichts und hin und her, auch schwer bestellbar. Und habe ich das auch sein lassen. Und irgendwie, dieser Fuß, der hat mich immer genervt. So, und dann war ich in so einem Forum drin und hat einer seinen Tisch ausgebaut, diesen Säulentisch von dieser Eckbank. Und den hat er dann verkauft. So, und ich komme eigentlich aus Flensburg und da hat das Ding auch in Flensburg verkauft. Ich wohne aber mittlerweile in Ladenburg bei Heidelberg. So, und dann wurde ich mich mit dem einig, 200 Euro. Ein Freund von mir ist hingefahren, hat das Ding bei ihm abgeholt, hat es zwischengelagert 2 Wochen. Als ich dann 700 Kilometer hochgefahren bin, habe ich es wieder mit runtergenommen, um festzustellen, das Ding passt hinten und vorne nicht rein ins Wohnmobil. So, und dann sitzt du mit dem Ding, 200 Euro ausgegeben, was tun? Wieder reingesetzt bei eBay Kleinanzeigen. Da hat sich irgendwann eine Frau gemeldet, die für einen Selbstausbauer, die kam aus Heilbronn. Dann habe ich es auf dem Weg in Urlaub ihr noch in Heilbronn vorbeigebracht. Ich war das Ding los, ich war froh. 2 Wochen später ruft der Verkäufer mich an, der musste sein Wohnmobil verkaufen aus gesundheitlichen, privaten Gründen. Und der neue Besitzer hätte gern diesen Säulentisch zurück. Ja, naja, auf jeden Fall, das waren viele Kilometer durch viele Hände, im Endeffekt für nichts und wieder nichts. Das war so mein Highlight. Super. Ja, wir haben Rückmeldungen bekommen auf unsere Podcast-Episoden. Und das Coole ist, Jan, du kannst das Mikro direkt in der Hand behalten, denn wir haben eine Rückmeldung bekommen aus dem Publikum sozusagen. Das ist das erste Mal, dass wir eine Live-Rückmeldung kriegen, oder? Ja, das war richtig gut. Und ich würde sagen, Martin, wenn du nicht schüchtern bist, das bist du ja nicht, haben wir ja gerade gemerkt, dann sag doch mal bitte, was dir aufgefallen ist. Bei eurer Toskana-Folge habt ihr darauf hingewiesen, dass man dieses schöne gestreifte, rot-weiß gestreifte Rückenschild braucht, wenn man eine Verlängerung hat. Aber es ist mittlerweile so, dass die Italiener für Fahrräder, die auf die Breite des Autos quasi abstimmen, braucht man 2. Also das würde ich nochmal darauf hinweisen, dass man sagt, wenn man also jetzt mit einem Fahrradträger fährt und die stehen auf die gesamte Länge des Fahrzeugs, braucht man 2 von den Schildern. Ja, super, danke für den Hinweis. Also mein Wohnmobil ist ja relativ breit. Ich glaube, das passt mit den Fahrrädern, aber ich achte drauf, wenn ich es auflade. Ja. 600 Euro ist natürlich eine Bank. Danke dafür. Dann haben wir eine Rückmeldung bekommen von einem Hörer, der beim letzten Treffen im letzten Jahr tatsächlich hier anwesend war. Das war unser ältester Teilnehmer, der Karl-Heinz. Der musste sich leider vor wenigen Tagen aufgrund diverser gesundheitlicher Probleme abmelden, sonst wäre er nämlich auch gerne gekommen. Schöne Grüße an der Stelle. Genesungswünsche. Euch beiden, genau. Gute Besserung. Wenn ihr das hört. Und Karl-Heinz hat aber trotzdem auch noch eine Rückmeldung zu einer Episode, nämlich zu der Episode zu der Reisemobilsicherung gegeben. Und zwar hat er geschrieben, mir ist aufgefallen, dass im Podcast Reisemobilsicherung ein abschließbarer Aufbautür-Sicherungsbügel nicht erwähnt wurde. Er ist einfach selber zu installieren. Er wird im Sicherungseinsatz von der Seite über die Tür geklappt und überdeckt die Tür Öffnung wirkungsvoll. Manche Ausführungen besitzen ein eingebautes Schloss, wogegen man bei einigen ein richtiges Vorhängeschloss einsetzen kann. Wer einen unerlaubten Besuch plant und diese Konstruktion sieht, geht gleich wieder. Ich benutze diesen Anbau schon am dritten WOMO seit 30 Jahren und bis jetzt erfolgreich. Viele Grüße aus dem Raiffeisenland, Karl-Heinz. Vielen Dank, Karl-Heinz, für deine Rückmeldung. Ja, danke. Ja, ich habe auch noch eine Rückmeldung bekommen von dem Matthias. Das war das Interview in der aktuellsten oder in der letzten Podcast-Folge von Löw. Und der hat sich bedankt und hat nochmal gesagt, cool, was ihr da macht mit dem Podcast. Er kannte das gar nicht, war ihm gar nicht so bewusst. Und jetzt haben wir uns schon verabredet, dass wir uns auf dem Caravan-Salon, weil da werden sie dann ausstellen, auch nochmal treffen und nochmal einen Kaffee trinken oder vielleicht ein Bierchen am Abend. Da werden wir dann mal sehen. Ja, das war Rückmeldung vom Matthias. Schöne Grüße nach in den Norden. Perfekt, vielen herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, zum Abschluss hört ihr jetzt in dieser Podcast-Episode noch einige Interviews, die ich glücklicherweise bei unserer heutigen Wanderung führen durfte. Vielen Dank an Jorge, an Frank, an Nico und an Jürgen. Genau. Herzlichen Dank für die Interviews und die hört er dann jetzt. Und das war's dann, glaube ich, oder? Für dieses Jahr? Nein. Für dieses Jahr? Nein. Für diese Episode, meinst du? Für diese Episode. Genau. Für dieses Wochenende. Dieses Wochenende. Ja, danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Danke auch euch, dass ihr da wart und dass ihr da seid und auf den restliche Zeit, ne? Bis morgen noch. Bis morgen, genau. Drei Ergänzungen noch, bevor es mit den versprochenen Interviews weitergeht. Bedauerlicherweise haben wir während der Live-Episode vergessen, Ute und Thomas zu grüßen, die sehr gerne ein zweites Mal in Enkirch bei unserem Podcast-Hörertreffen dabei gewesen wären, aber ganz kurzfristig wegen Krankheit absagen mussten. Ihr habt mit Sicherheit beim nächsten Mal wieder die Gelegenheit dabei zu sein, ebenso wie diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es aus diversen anderen Gründen vielleicht dieses Mal auch nicht geschafft haben. Nach der Live-Episode haben wir ein Weingut besichtigt, woraus sich ganz spontan eine Interviewsituation ergeben hat. Jan hat ein super interessantes Interview geführt, das möchte ich euch ebenso wie die Interviews von der Wanderung an der Mosel sehr ans Herz legen, das hört ihr dann im Anschluss. Und zu guter Letzt hört ihr nicht wie gewohnt die Outro-Musik des Abgefahren-Podcast, sondern einen kurzen Ausschnitt aus unseren beiden Gästen, die sich die Gitarre an dem Abend des Podcast-Treffen geteilt haben. Viele Grüße gehen raus an Martin und Frank. Das habt ihr ganz toll gemacht. Lagerfeuer, Atmosphäre mit Gitarre. Was gab es Schöneres? Das hört ihr dann zum Abschluss. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest dieser Episode. Apropos Schnacken. Hallo Jorge. Ja, moin. Moin. Der eine oder andere wird sich jetzt denken, Nanu, die Stimme kenne ich vielleicht. Zumindest, wenn er außer dem Abgefahren-Podcast noch einen anderen Podcast hört. Ja. Einen der vielen anderen Camping-Podcasts, nämlich den Camper van Dijk-Podcast. Und wir sind hier beim Podcast-Treffen 2024 und sind super froh, dass der Jorge den Weg zu uns gefunden hat. Also nochmal willkommen und danke, dass du es gemacht hast. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und total coole Atmosphäre. Also ich kann jedem nur empfehlen, hört Abgefahren Podcast und kommt zu diesem Podcast-Treffen. Die Umgebung ist der Wahnsinn. Und hört Camper van Dijk Podcast, ja? Also so viel ja, das Zeit natürlich sowieso. Wir sind gerade, und das ist das Coole, wir sind so mit an einem der, denke ich mal, höchsten Punkte der Wanderung heute am Samstag. Wir sind auf dem Moselsteig. Ich hoffe, der Wind macht uns jetzt nicht die Aufnahme zunichte, aber ich habe ja einen ordentlichen Puschel drauf. Ich hoffe, das funktioniert. Aber was mich immer schon interessiert hat, und jetzt bist du hier, ja? Warum Jorge? Wie ist dein wirklicher Name? Und warum sagen alle Jorge? Also mein wirklicher Name ist Jörg und eben Jorge, weil ich früher, also ich habe aktiv Fußball gespielt und war Torwart. Und bei der Fußball-Weltmeisterschaft Mexiko, der Torwart hieß Jorge und wird eigentlich wie J-O-R-G eben geschrieben. Und dann haben meine Kumpels halt aus meinem Namen eben Jorge gemacht. Und so ist es damals mal entstanden, eigentlich vom Fußball her. Passt jetzt natürlich auch super zur Europameisterschaft. Das ist natürlich, ja, aber so ist der Name mal entstanden. Also wir dürfen alle Jorge oder wie sagt Jorge. Jorge, ja. Ja, genau. Ja. Ja, so stelle ich mich im Moment hier auch nur vor, also das gerne so nennen, ja. Der zweite Part vom Camper van Dijk Podcast hat es leider nicht hierher geschafft, den werden wir dann beim nächsten Mal kennenlernen, aber Jorge ist nicht alleine, Jorge hat seine Tochter mit. Hallo Paula. Hallo. Finden wir ganz toll, ich will dich jetzt auch nicht ausquetschen, das soll jetzt nicht Ziel sein, aber finden wir es ganz toll, dass auch junge Teilnehmer hier an der Wanderung teilnehmen. Meine Tochter, weiß ich nicht, ob sie es gemacht hätte, aber Finden wir sehr gut, dass du das machst. Bist du schon mal häufiger wandern gewesen? Ja, ein paar Mal mit meinen Eltern in der Corona-Zeit vor allem, aber jetzt auch nicht so häufig. Ja, cool. Also wir haben jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 1 Kilometer von 10 geschafft. Also da kommt noch ein bisschen was. Ja. Ja, schön, dass du da bist und wir hören uns vielleicht später noch. Und ja, vor allen Dingen haben wir heute noch einen schönen Abend. Und da freue ich mich schon drauf. Genau. Schön, dass ihr da seid. Ja. CDW. SICDW. Das Synonym für? Schalke ist der geilste Club der Welt. So sieht's aus. Und wer prägt diesen Spruch in unserem Podcast besser als Frank D. aus M? Ursprünglich aus GE. Hallo Frank. Hallo Thomas, ja. Genau. Wir haben eine sehr exquisite und exklusive Interviewsituation gerade, oder? Absolut. Wir befinden uns hier mindestens 5000 Meter über der Mosel, ohne Sauerstoff wohlgemerkt. Der weltberühmte 5000er, ja, so am Moselsteig. Und nur im T-Shirt. Blau natürlich. Ja, nee, schön. Also wir machen hier eine Höhenwanderung, ne, von Enkirch über die oberhalb der Mosel. Und sind auf dem Weg nach Traben-Trarbach, glaube ich, ne? So sieht's aus. Wenn wir Glück haben, kommen wir da auch an. Ich hoffe. Ansonsten muss uns der Hubschrauber abholen, der war ja gestern schon da. Nee, echt schön hier. Es geht steil rauf, aber es gibt immer wieder schöne Aussichtspunkte. Wir stehen schon wieder, also die Zeit geht uns langsam aus. Wir haben doch keine Zeit. Wunderbar, aus Wetter. Ja. Haben wir Glück gehabt, ne? Nach gefühlt Dauerregen in der Nacht und Sturm und ganz schäbigem Wetter haben wir jetzt wirklich Sonnenschein und bisschen laues Windchen, ja, schon ein bisschen mehr als ein laues Windchen, aber passt, oder? Ja, es sind da genügend Bäume hier, die den Wind ein bisschen abhalten und es erfrischt gerade. Also du kannst ohne Jacke hier steigen und wenn du in der Sonne stehst, es wird sofort warm, ne? Und schön, dass du unser Podcast-Treffen wieder besucht hast. Das freut uns sehr. Das ganze Wochenende, ja, Freitag, Samstag bis Sonntag. Wir sind sehr glücklich, dass du da bist. Du gehörst ja schon zum Teil unserer Familie. Ja, das mache ich auch total gerne. Wir verstehen, ich habe auch gesagt, letztes Jahr, wir haben uns angefreundet, wir haben Freunde gefunden. Es ist wirklich total schön. Und das war gestern ein richtig schöner Abend. Darf man schon spoilern? Oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Da kommt noch was. Da kommt noch was, genau. Wir haben ja, also ich habe einen Beamer besorgt, den mir chinesische Unternehmen zum Testen hingestellt haben. Und da haben wir gestern auf dem Wohnmobil in Zusammenarbeit mit dem Axel, der eine Leinwand und eine Satzschüssel mitgebracht hat, haben uns das Deutschland-Schottland-Spiel angeschaut und durften 5-mal jubeln. Ne? Das war Public Viewing as its best. Das war richtig genial. Und mit Thomas Müller und der 13 hinter uns. Ich hatte das passende Trikot dazu an. War ein ganz toller Abend. Heute, Samstag, sind wir, wie gesagt, wandern auf Moselsteig mit 12 Leuten. Also eine große Wandertruppe hat sich zusammengefunden. Und dann verbringen wir noch den restlichen Samstag. Da kommt noch einiges. Ja, ich hoffe, ne? Wir haben noch ein Programm heute Nachmittag. Dürfen wir noch nicht verraten, dann hören die alle zu hier. Lasst euch überraschen und es wird auch bei mir zu sehen sein. Und Hochspannung pur. Wir machen Crossover jetzt, ne? Crossover Media. Genau. So, und ich glaube, die Füße scharren schon, die wollen weiter. Ja, wir gehen mal weiter auf dem Moselsteig. Danke, Frank, dass du da bist und danke fürs Interview. Gerne. So, eine neue Stimme im abgefahrenen Podcast bei der Wanderung auf dem Moselsteig heute am Samstag. Und wir freuen uns sehr, dass der Nico den Weg zu uns gefunden hat, ein neuer Teilnehmer in diesem Jahr. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist, Nico. Ja, klasse, dass ich dabei sein darf. Schön, dass ihr das ausrichtet. Und ja, toll auch mal die Menschen hinter den Stimmen kennenzulernen. Ja, und wir sind jetzt tatsächlich, wundert euch nicht, falls der Wind doch durch den Puschel kommt, wir sind wirklich jetzt oberhalb der Mosel unterwegs, gerade auf dem Single Trail. Ja, und ich versuche den Nico zu interviewen, wo man eigentlich hintereinander hergehen muss und es wird etwas anspruchsvoll. Der Nico hat mir gestern was ganz Tolles erzählt und ich würde mich sehr freuen, wenn er das nochmal wiederholen könnte, was ihn zu unserem Podcast geführt hat, beziehungsweise was unser Podcast ihm dann letztendlich für einen Benefit gebracht hat. Nico, wolltest du das kurz mal in ein, zwei Sätzen erzählen? Gerne. Ja, ich war so mit Wohnmobilen beschäftigt und mit meinem VW-Bus vor Jahrzehnten hat sich da was angelegt und dann war ich ja, so am gucken, was gibt es da, was kann man investieren? Und dann kam ich auf den abgefahren Podcast und da haben die drei so schöne Geschichten erzählt und haben mir so eine Motivation und Inspiration gegeben, dass ich mir tatsächlich letztes Jahr dann ein Wohnmobil gekauft habe und dieses Jahr schon beim Treffen bin. Und das macht uns so unglaublich glücklich und stolz, denn das ist genau das, warum wir das machen. Da hatten wir gestern Abend schon einen schönen Abend, da konnten wir schon schön drüber reden und uns austauschen und heute Morgen, als es dann auf die Wanderung ging, Da war der Nico auch sofort dabei, sagte, da bin ich dabei. Ja, tatsächlich. Ich bin alleine angereist, eigentlich mit Frau unterwegs, aber das hat sich jetzt gerade so nicht ergeben, deswegen alleine. Aber die Gruppe ist so angenehm und die drei vom Abgefahren-Podcast sind so nett, da kommt man gleich rein und ist ein Teil der Gemeinschaft. Danke, das geht runter wie Öl, Nico. Vielen Dank, wir haben noch einen schönen Abend mit Sicherheit heute und vielleicht hören wir uns später nochmal. Danke, Nico. Ich sage auch danke. Eine weitere Stimme auf der Wanderung. Ich bin sehr, sehr froh, dass der Jürgen, ein Wiederholungstäter, dass er wieder da ist. Hallo Jürgen. Ja, hallo Thomas. Letztes Mal bei der Wanderung allerdings nicht dabei gewesen. Kann ich auch gut verstehen. Wir hatten 30 Grad. Es gab teilweise auch die Priorität, Wasserbadespaß zu genießen, anstatt sich hier über den Moselsteig zu quälen. Aber der Jürgen ist ein super sportlicher Typ. Der hätte das natürlich geschafft. Und dieses Jahr hat er sich dafür entschieden. Ja, genau. Im letzten Jahr bei den wirklich hohen Temperaturen haben wir es dann vorgezogen, eine Radtour unten an der Mosel zu machen. Haben uns da viele kleine Örtchen noch angeschaut, weil wir auch diese kleinen Orte hier an der Mosel sehr lieben. Und ja, da sind wir leider nicht dabei gewesen. Aber wir haben dann, als ihr letztes Jahr wieder am Platz angekommen seid, haben wir das Feedback gehört. Und alle in der Gruppe waren so unglaublich glücklich, diesen Steig gegangen zu sein. Dieses Naturerlebnis, diese tollen Fernsichten von oben auf die Mosel und auf die Örtchen zu genießen. Da haben wir dieses Jahr gesagt, da müssen wir unbedingt mit, da müssen wir dabei sein. Und ich kann dazu sagen, wie gesagt nochmal, Jürgen ist echt auch ja wirklich der sportliche Part. Also hat viel sportliche Aktivität mitgemacht. Gestern, als er hier ankam, ich habe ihn begrüßt, ja, und dann habe ich mich am Camper noch irgendwo um ein paar andere Sachen gekümmert. Und als ich mich das nächste Mal umgedreht habe, stand er schon in Rennradklamotten, saß quasi schon auf dem Rennrad und ist mal eben, wie viel gefahren gestern? Ja, gestern waren es 60 Kilometer. So eine Autofahrt aus dem Sauerland hier an die Mosel, 2,5 Stunden, strengt mich so an und engt mich auch so ein. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für meine Frau Astrid, dass wir sofort wieder erstmal raus müssen in die Natur oder zumindest erstmal wieder aufs Sportgerät, um mal wieder durchzuatmen. Gutes Stichwort. Ihr kommt aus dem wunderschönen Sauerland. Ihr macht halt auch gerne Werbung für euer schönes Sauerland. Wie kann man das in irgendeiner Art und Weise vergleichen, was wir jetzt hier machen? Und was bietet das Sauerland dagegen? Ja, also im Prinzip ist die Region sehr miteinander zu vergleichen. Wir haben auch tolle Naturerlebnisse. Wir haben wundervolle Seen. Wir haben tolle Wanderstrecken, die hervorragend gekennzeichnet sind. Ein enges Wander- und Laufwegenetz. Viele Highlights, tolle Dörfchen auch, sehr gepflegte Ortschaften. Und ja, für uns ist es dann halt auch, ich will nicht sagen eine Bildungsfahrt, aber zumindest hier an der Mosel, man lässt sich inspirieren, wie dann auch gewisse Dinge aufgebaut sind. Die Wanderkennzeichnungen oder auch die Radkennzeichnungen. Das schaut man sich gerne an und das erlebt man halt gerne. Einen richtigen Profi habe ich hier an meiner Seite. Also ich habe jetzt ja heute mal hier die Führung der Wanderung übernommen, weil ich die vom letzten Jahr halt aufgezeichnet hatte. Aber der Jürgen macht sowas prinzipiell auch. Ne? Ihr bietet auch also quasi Radtouren an bei euch im Sauerland. Ja, genau. Wir haben in Olpe am Biggesee eine kleine Sportpension, überschaubare Größe. Aber genauso lieben wir es halt auch, weil wir sehr individuell unsere Sportpakete anbieten und zwar dann auch von freitags morgens bis sonntags abends mit geführten Wanderungen, mit Lauferlebnissen. Kernkompetenz liegt im Bereich Mountainbike-Touren, Rennradtouren oder auch seit einigen Jahren geführte Gravel-Touren. Und bei uns ist es halt so, dass der Gast seinen Wunsch äußert und sagt, ich möchte gerne 50, 60 Kilometer mit beispielsweise 500 Höhenmetern fahren. Und dann bauen wir die Tour, damit er ein maximales Erlebnis hat. Und dann anschließend, wenn es auch mal technische Dinge sind oder gesundheitliche Dinge, jeder hat ja nicht immer an dem Tag X auch die beste Form, dann haben wir auch immer eine Lösung, wie man möglichst schnell wieder ins Quartier kommt oder einen Coffee-Stop oder irgendwie was einlegt. Ja, und das ist halt unsere Kernausrichtung und ich mache das halt im Bereich draußen, bin ich verantwortlich. Meine Frau ist in dem Bereich Körperpflege vor und nach der Tour verantwortlich. Das heißt, sie sorgt dafür mit Frühstück und Verpflegung, dass auch die Belastung nicht so hoch wird, beziehungsweise dass man nicht mal irgendwann in den Hungerast reinkommt. Super schön. Und eins darf gesagt sein. Ich darf das sagen. Der Jürgen wollte das eigentlich gar nicht erzählen, aber ich wollte, dass er uns das erzählt. Ja, das ist so viel dazu. Also, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch bei uns. Wir stellen gerne den Kontakt zum Jürgen her. Und ich sag erstmal recht herzlichen Dank und wünsche uns noch ganz, ganz viel Spaß auf dem Rest der Wanderung und dem Rest des Podcast-Treffens. Danke, dass ihr da seid. Ja, danke, Thomas, dass wir dabei sein dürfen, dass ihr das alles immer so toll organisiert, wie ihr es im letzten und in diesem Jahr schon wieder gemacht habt. Freut uns, wenn es euch gefällt. Ja, wundervoll, wundervoll. Danke. Wir sind heute im Weingut Immich Anker und zwar mit der ganzen Gruppe, die wir heute auf dem Stellplatz waren. Hat sich jetzt so ergeben und der Daniel sitzt mir hier gegenüber. Schön, dass wir das bei euch machen durften. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Führung unten im Keller als auch die Weinprobe. Und ich sage jetzt mal so, wir haben jetzt ein paar Weine getrunken und jetzt geht's uns richtig gut. Nein, alles gut. Wir haben sehr gute Weine getrunken, sehr unterschiedlicher Art und das hat Spaß gemacht. Und erzähl mal was über euer Weingut. Ihr seid hier, wie viele Leute? Also da bin ich und sonst niemand. Also meine Eltern natürlich. Also sind die übrigens auch hier am Tisch sitzen. Genau, also sind ein kleiner Familienbetrieb hier in Enkisch an der Mosel. Weingut Immich Anker und auch ein sehr, sehr alter Betrieb. Also die Familie Immich ist seit 1425 im Weinbau tätig, also im nächsten Jahr seit 600 Jahren. Ich bin jetzt die 17. Generation Winzer, die 18. macht irgendwas, Barbie spielen, keine Ahnung was. Und also ein reiner Familienbetrieb. Ich habe keine Festangestellten. Alles handgemacht. Ich habe neulich mal einen Kunden gehabt, der hat gesagt, du bist eigentlich eine Weinmanufaktur. Genau. Und das ist tatsächlich das, was relativ gut zusammenfasst. Ne? Das ist halt keine Massenware bei uns. Das ist alles, wie gesagt, sehr, sehr liebevoll. Und was ich vorhin auch in der Weinprobe so gesagt habe, ne, so die Weine, so wie die aussehen oder so wie die eben schmecken, das bin halt immer zu 100% ich oder beziehungsweise wir als Familie. Wir würden auch nichts verkaufen, wo wir sagen, das passt jetzt irgendwie nicht, Hauptsache du kannst irgendwie verkaufen oder so, sondern muss halt immer zu 100% muss man da oder 110% muss man davon überzeugt sein. Man steht also hinter dem Produkt und so habe ich dich auch erlebt, gerade beim Sprechen und so. Das war, also auch ihr als Familie hier, das ist so, ja, persönlich, das ist so, das hat was von euch. Ja, das muss man wirklich sagen. Das kommt auch rüber. Es hat uns als Gäste echt Spaß gemacht hier. Ihr wart ja eine gute Truppe. Ihr habt doch gute Fragen gestellt, das auch, muss man sagen. Ne? Also, und heute waren ja hier so 35 Mann, waren da, glaube ich, zur Gruppe. Ne? Euch und waren noch ein paar andere Leute da. Aber es kamen die richtigen Fragen. Es war auch vor allen Dingen was Schönes für mich jetzt so als ja Moderator oder Winzer. Also man hat auch ein Interesse gemerkt an dem, was ich erzähle oder auch in dem Produkt selber, ne, und da war auch ein gewisses Vorwissen da, finde ich auch schön, muss aber nicht sein, also können auch Leute hier reinkommen ohne Vorwissen. Mir auch immer ganz wichtig, dass Leute auch, man muss kein Weinprofi sein, um Wein zu trinken, ne, also Wein ist ein super spannendes Thema, man kann sich jahrelang über Wein unterhalten, man wird nie langweilig, aber es ist halt, Wein muss halt gefallen, muss schmecken und wenn man einen guten Wein hat, man kann vielleicht sagen, wo der herkommt, wer den gemacht hat, war denn ich vielleicht in dem Fall, ja, dann hat man auch eine gute Zeit. Das ist uns immer ganz wichtig, dass man mit dem Produkt, was wir gemacht haben, abends zusammen sind, sagen wir, da waren wir noch an der Mosel, bei dem kleinen Weingut da, ne, und der Typ war irgendwie ganz nett oder ganz cool oder keine Ahnung was, ne, und da haben wir einen leckeren Wein gekauft. Und eine gute Zeit verbracht. Genau, also das ist mir halt wichtig, ne, und genau, ja. Ja, schön. Wie viel Hektar habt ihr, um das mal vielleicht für andere einzuordnen, die hier, oder wie viel Weinberge habt ihr? Einfach mal so eine Größenordnung, weil du hast ja eben gesagt, ihr seid eine relativ kleiner Betrieb hier, im Gegensatz zu großen, von wem sprachst du, vom Saarland, nee, Pfälzern, ne, von den Pfälzern. Von den Pfälzern, genau. Genau. Also einfach mal, um das einzuordnen. Ja, also wir sind so ein kleiner mittelständischer Betrieb. Wir bewirtschaften hier aktuell 3,5 Hektar. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, alles im Steil- oder Stallstang. Und das ist so für die Mosel, ist das so eine kleine mittlere Größe. Im Vergleich mit anderen Regionen, Rheinhessen-Pfalz, ist es im Prinzip relativ klein, weil bei den Kollegen dort ist es so, die können sehr, sehr viel mit der Maschine bearbeiten, können wir nicht. Wir haben halt alles bei uns Handarbeit. Das macht das Produkt auch zum einen etwas teurer, zum anderen aber auch spezieller. Das ist auch vielleicht unser wichtiges Anliegen, dass die Leute auch verstehen, warum ein Wein bei uns eben keine 4 Euro kosten kann. Es geht nicht. Man kann für den Preis keinen Wein produzieren in unserer Branche, in unserer Region. Wenn man die Berge sieht hier, ich sag mal, man muss ja nur mal mit dem Fahrrad ein bisschen hin und her fahren, das ist schon ein anderer Anspruch. Also ja, absolut. Die Höhenmeter machen es. Ja, also wie gesagt, Steil- oder Steilslagen haben wir hier. Ich jetzt in der Hauptsache. Und das verteuert und erschwert die Produktion, aber da kommen auch die geilsten Weine her. Ja, also sag mal, die spannendsten Weine kommen halt nicht aus der Flachlage, sondern die kommen halt wirklich aus dem Steilhang, der steinig ist, wo man eigentlich sagt, es gibt ja Lagen, haben wir, wo man eigentlich unten steht und nach oben guckt so, und dann denkt man sich, man muss schon ganz schön bekloppt sein, da noch irgendwie ein paar Weinstöcke hinzustellen. Aber da sind die wirklich die spannendsten Weinberge, ne? Also nicht mengenmäßig, sondern einfach von der Aromatik her, ne? Liegt das jetzt am Boden oder auch wirklich an der Lage zur Sonne hin? An beidem, beidem. Also wir haben ja hier Schiefer hier in der Region und aufgrund der verschiedenen Schieferarten, die wir haben, aufgrund der klimatischen Bedingungen, also wir haben ja Süd-Südwest-Lagen, gibt das immer eine andere Aromatik her auch im Wein. Also du hast ja vorhin gefragt, wie viel Weinberge ich habe. Also wir haben insgesamt 10 Parzellen und jeder stammt aus einem anderen Berg, aber alles hier in Enkirch. Mhm. Also sehr super regional, regionaler wird's halt nicht mehr. Und jede Parzelle für sich gesprochen hat einen eigenen Charakter. Und das versuchen wir letztendlich auch über den Wein Ausbau letztendlich auch so ein bisschen darzustellen. Das sind halt natürlich keine Weine in riesigen Mengen. Ja, also der meiste Wein, den ich habe, das ist zum Beispiel, heißt bei uns der Liebling vom Chef, ne? Das ist der Lieblingswein von meinem Papa. Den wir so eben probieren durften. Genau. Ja. Und der stammt aus der Lage Herrenberg, da mache ich halt maximal so 2000 Liter pro Jahr. Ne? So, wenn er weg ist, ist er halt weg. Das ist halt keine riesige. Das klingt 2000 Liter, klingt nach viel. Aber in der Summe, wenn man so weiß, was in der Weinwelt so tagtäglich getrunken wird oder was da so produziert wird und so, ist es halt eigentlich ein Witz, was wir produzieren. Aber witzig ist es trotzdem nicht, ja. Also es ist trotzdem, hat trotzdem seinen eigenen Stellenwert. Und wir kriegen auch so als Feedback so von den internationalen Weinkritikern. Also laut der Zeitung Feinschmecker gehören wir zu den 500 besten Weingütern Deutschlands, ne? Und ich bin noch nicht der Beste, will ich auch gar nicht sein. Aber es ist natürlich auch als Feedback für das tägliche Schaffen, was man hat. Es gibt, ist das ein super, also ist schon eine tolle Anerkennung. Eigentlich die schönste Anerkennung ist, wie du hast jetzt ein paar Flaschen Wein gekauft und trinkst jetzt hier mit mir den Wein, ne? Und das ist eigentlich für uns eigentlich die schönste Anerkennung, wenn die Leute sagen, hey, was du machst, finde ich total geil. Und der Wein ist total lecker und da kommen wir gerne wieder. Ihr wart ja letztes Jahr schon mal hier, ne, hast du erzählt. Ja. Und so sind wir euch im Gedächtnis geblieben. Genau. Und das ist eigentlich das, worauf man so hinarbeitet. Ja, ne? Und ich freue mich jetzt tatsächlich drauf. Ich habe die Kiste hier stehen. Ich nehme die jetzt mit nach Hause. Und wenn meine Frau konnte jetzt diesmal nicht dabei sein, aber wenn wir jetzt nach Hause kommen und wir werden den trinken, werde ich davon erzählen, was du oder ihr uns hier alles schön den Abend gemacht habt oder geboten habt. Ne? Also schön, von daher, genau, das ist das. Genau, ja. Also Spaß. Genau, also das ist so das Thema. Und ich meine, ich hoffe ja vielleicht, dass das bei uns in der Familie irgendwann weitergeht. Weiß ich natürlich jetzt nicht, ne? Muss man gucken. Aber im Prinzip bin ich da, also meine beiden Kinder, die Kleine ist 5, die andere ist 8, ne, die sind auch schon ganz heiß und oft. Also ich habe meine beiden Kinder, die wachsen ja auch natürlich sehr viel auf mit viel fremden Menschen, die hier so reinkommen. Wir haben ja wirklich Menschen aus der ganzen Welt, die hier tagtäglich hier reinspazieren, übersehen, keine Ahnung, was für viele Amerikaner auch und so, ne. Und dadurch sind meine Kinder super, super offen, auch fremden Menschen gegenüber. Ich habe jetzt gerade letzte Woche waren hier Gäste da, die bei uns auch gewohnt haben, und dann sagte meine Große dann so: Kaufst du auch den leckeren Wein vom Papa, ne? So, die ist auch nicht auf den Mund gefallen, ne? Und die sind schon voll im Vertrieb. Die sind schon voll drin, ne? Und ich finde es total toll, schön, was ich da mache. Die wollen natürlich immer schon riechen und probieren. Also probieren dürfen sie das noch nicht, ja, ne? Aber die sind da, finden es total cool, was ich da so mache, ne? Und das ist so, das meint auch Familie, ne? Also das ist auch für uns gelebt, Familienbetrieb. Das sind meine Eltern, sind mit drin. Meine Frau, die hilft mir hier und da. Und die Kinder helfen auch schon, ne? Meine Kleine hat jetzt zum Geburtstag im Dezember von einem anderen Kumpel von mir eine eigene Sackkarre geschenkt bekommen. Ne? Da fährt sie die ganze Zeit die Weinkartons mit rum. Ne? Also ja, direktes Einbinden. Super. Das meint das halt Familienbetrieb letztendlich auch. Das ist wirklich gelebt, ne? Und nicht nur irgendein Spruch oder so, sondern das ist wirklich. Ich meine, das heißt ja das, was wir auch heute hier erlebt haben. Ich meine, wir haben euch heute kennengelernt, als ihr das Festjahr hattet, haben wir euch nicht kennengelernt. Ihr habt vielleicht haben wir euch gesehen. Ja, sicher, ich kann mich nicht mehr erinnern. Sicher. Ja, alles gut. Aber das war heute echt gelebt. Ja, genau. Das war schön. Wichtig ist auch, dass wir quasi, das habe ich versucht, ja, vielleicht bei der Weinprobe so ein bisschen zu transportieren, dass das, was wir machen und wie wir es machen, dass wir halt authentisch sind. Das ist mir ganz wichtig, ne? Weil unsere Welt heutzutage, auch durch dieses ganze Internet und Social Media und so. Du meinst diese Marketing-Leute? Ja, auch, ne? Ja, das bist du mit dem Falschen gerade, aber gut. Ja, aber du weißt, was ich meine. Die die ist vor allen Dingen auch sehr künstlich und sehr oberflächlich, vor allen Dingen auch, ne? Und das sind wir halt nicht. Also wir wollen sondern es geht auch nicht darum, dass man schnell irgendwie möglichst viel verkauft oder so, sondern also uns ist immer wichtig, dass ein Kunde, der zu mir kommt, Wein probiert, der kann den bei mir probieren und ich will ihm auch nichts aufschwatzen, was er eigentlich gar nicht haben will. Ne? Ich will ja, dass der Kunde irgendwann wieder kommt und sagt, hör mal, da bin ich gut beraten worden. Langfristig und der Wein ist total lecker und erzähle ich vielleicht auch gerne weiter und so, das ist halt uns wichtig. Ne? Ja. Genau. Ja, das ist die langfristige Benutzung. Jetzt kommen wir natürlich vom Wohnmobil-Podcast. Jetzt ist der Wohnmobilstellplatz so ungefähr 600 Meter entfernt, naja, 500 Meter wahrscheinlich, fängt er an und wir sind ganz hinten am anderen Ende. Mhm. Inwieweit habt ihr mit dem zu tun? Einfach mal so, kommen die Leute von dort auch direkt zu euch? Kriegt ihr das mit oder ist das eher so zufällig? So ja, wie wir jetzt. Also sowohl als auch, ne? Ja, dann übernimmt der Papa jetzt das. Also erstmal die Hauptsache ist, da wo sie sind, das Grundstück ist uns. Ehrlich? Ja. Nee, ehrlich. Ja, das ist ja cool. Das habe ich auch nicht für Gemeinde verpachtet. Ja, das ist ja der Hammer. Stimmt für sich, weil, ja. Ja, das ist ja, also, ja. Mehr wollte ich das nicht sagen. Ja, aber stimmt, ne? Also das ist der erste Punkt, also da kommt's her. Aber ich sag mal, es gibt natürlich so und so, ne? Also ich meine, ihr seid ja jetzt so Wein interessiert, sage ich jetzt mal, ne? Keine Weinprofis vielleicht, weiß ich nicht, ne? Ich habe die Gruppe jetzt nicht so ganz. Nee. Aber spielt auch keine Rolle, ne? Und also der Wohnbestellplatz, der ist natürlich auch sehr, also gerade so an so diesen langen Wochenenden, sage ich jetzt mal, Pfingsten oder so, sehr stark frequentiert. Da stehen ja teilweise über 1000 Wohnmobile, ne? Und dann gibt's noch einmal im Jahr gibt's dieses alternatives Wohnmobiltreffen. Das sind diese umgebauten MAN-Trucks und so, so Offroad-Teile, ne? Die machen auch nochmal ein Treffen. Mhm. Je nach Klientel, also es gibt natürlich welche, die sind wirklich super weininteressiert, die kommen dann auch dann mal hier hin und sagen, hör mal, wir sind jetzt hier in Enkisch mit unserem Wohnmobil und auch viele Ausländer, also viele Schweden haben wir auch, die sowas machen und probieren halt Wein, nehmen an der Weinprobe teil und kaufen dann halt auch Wein. Es gibt natürlich welche, die interessiert es halt nicht. Ja, dann ist das halt eben so. Ja, ne? Natürlich. Aber in der Summe ist das schon ein spannendes Klientel, weil da ist ja natürlich auch, sag mal, ich mag jetzt falsch sein, aber sag mal, ein Wohnmobilist, der ist ja nicht einer gewissen Kategorie zuzuordnen. Das sind auch der Arzt oder auch der Handwerker oder auch der Lehrer oder keine Ahnung, alles von bis, ne? Und auch natürlich auch vom Gehalt her vielleicht auch von bis und was sie für eine Vorstellung haben, aber in der Summe ist natürlich toll, wenn die hinkommen und finden die Mosel toll, ja, unsere Region toll. Man muss natürlich immer dazu sagen, unsere Region ist natürlich deswegen so toll, weil wir natürlich auch wie Winzer, die das halt auch alles bewirtschaften, ne? Das ist ganz wichtig und das lebt natürlich auch nur dadurch, dass jemand vielleicht irgendwann mal kommt und sagt, hör mal, wir finden die Region toll, wir finden den Wein toll, da kaufe ich jetzt auch Wein. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch so ein Punkt, der mir wichtig ist, zu sagen, also ich kann natürlich auch Wein im Discounter kaufen, ne? Aber letztendlich ist es halt, so eine Region lebt halt nur dadurch, dass halt auch die Winzer direkt unterstützt werden, damit man das, was wir lieben, also wir lieben ja das, was wir tun, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen rübergekommen, auf jeden Fall. Also, dass wir das wirklich lieben, was wir halt machen, dass man die halt dann damit auch unterstützt, dass man halt auch mal was kauft, ne? Ja, ja, klar. Also, es muss nicht immer die Riesenmenge sein, aber auch egal, ne? Also, Hauptsache, man kauft mal was, also, und am besten bei mir, ne? Also, ja, natürlich, haben wir ja jetzt gelernt. Aber es gibt ganz viele andere Kollegen, die das auch toll machen. Okay, das heißt, also, zusammenfassend kann man sagen, der Stellplatz bringt euch auch ein bisschen was. Also einerseits, weil er verpachtet ist und auf der anderen Seite halt, weil, ich sag mal, die Wohnmobilisten sind ja auch eher mal potenziell, ich nenne es mal, die besser oder gut verdienendere Menschen, weil das ist ja kein preiswertes Hobby. Sicherlich von daher, klar sicher. Kann man sich auch ein Hotel nehmen oder ein Zimmer nehmen irgendwo, aber das ist ja auch kein preiswertes Hobby und auf Dauer gesehen. Und sicherlich auch also was natürlich schön ist, ist natürlich über die Wohnbestellplatzeinnahmen ist natürlich auch eine direkte Einnahme für die Gemeinde. Mhm. So sehen wir das halt auch. Und auch für die anderen Betriebe, die Gewerbebetriebe, ne? Also, das fängt ja an beim Metzger, beim Bäcker. Ja, wir kaufen nachher ein, natürlich. Ne? So, ja. Also man kauft natürlich die Sachen ein und das ist vielleicht auch gut, wenn das so eben läuft. Sag mal, das unterstützt ja auch direkt die Betriebe und das unterhält ja auch wieder, ne? Der Bäcker will vielleicht irgendwas anders noch machen, dann braucht der Elektriker, der irgendwas macht, das unterstützt den Elektriker und so. Natürlich. Das ist ja geht ja Hand in Hand, ne? Die Restaurants, ne? Natürlich. Und es ist halt immer so ein Kreislauf, ne? Und das ist halt so eine Region, lebt halt, wir leben ja hier von Weinbau und Tourismus. Der Wohnmobilstellplatz ist halt ein Teil des Themas, sage ich jetzt mal. Ne? Und sagen wir mal, die Moselregion ist ja auch eine der stärkst frequentiertesten Nummer 1 in Deutschland, die eben, also von den Übernachtungszahlen her, wenn man das so mal nimmt, ne? Und kommt auch nicht von ungefähr. Ne? Nee, wir kommen ja auch gerne hier hin. Ich meine, wie viele Leute, die wir kennen aus unserem Umfeld, fahren hier hin? Das ist ja ganz klar. Schön. Ja, cool. Daniel, auf euren Weinflaschen ist irgendwie QR-Code. Was hat es denn damit auf sich? Erzähl mal. Genau, das haben wir jetzt seit 2022. Das ist eine Idee von mir gewesen, ein sogenanntes Music Pairing. Also man kennt ja so das Essens-Pairing, also quasi der Wein zum Essen. Das kennt ja jeder, ist ja langweilig, sage ich jetzt mal. Aber ich bin ja ein sehr musikaffiner Mensch. Okay. Und ich höre sehr viel Podcast, sehr viel Musik über Spotify beispielsweise. Darf man Werbung machen? Keine Ahnung. Klar. Und ja, passt schon. Bei uns. Kennt ja jeder. Und meine Idee war es, die passende Musik zu dem Wein. Und dieser QR-Code, den scannt man halt ab mit dem Handy. Und wenn man einen Spotify-Account hat, dann hat man da Zugriff drauf. Das ist eine persönlich von mir ausgewählte Playlist. Und das für ist diesen Wein. Für diesen Wein, wo ich einfach der Meinung bin, diese Musik passt zu dem Wein. Das haben wir für jeden Wein individuell angefertigt. Ne? Und das war so eine Idee von mir, das Music Pairing zum Wein. Cool. Testen wir. Solltet ihr. Machen wir. Super. Prima. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir stoßen jetzt nochmal an und dann danke fürs Gespräch. Danke für den Abend, sage ich jetzt mal an der Stelle. Es hat echt Spaß gemacht und ich würde sagen, Prost. Genau. Riesling Rocks. Die rutscht mir weg. Ja, brauchst du irgendwie so ein. Sollen wir sie festtackern? Ja, so ein Gitarrestopper. Ja, ja. So, hier.